Die Tonart am Nachmittag. Soul geht immer. Auch wenn oft gesagt wird, dass die 60er die goldene Soul-Zeit gewesen sein sollen. Die Ära der Labels Motown oder Stax. Aber auch in den 70ern, in den 90ern und im neuen Millennium kommt Spitzenmusik mit diesem kleinen Schildchen auf den Markt. Retro-Soul heißt ein sehr aktuelles, aber es ist überhaupt nicht retro, denn die Gefühle, aus denen Soul sich speist, die sind ja auch nicht retro. Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, das Scheitern, das Wiederneuanfang, Hoffnung, das ist ja total aktuell. Das weiß auch Lady Ray. Die ist mittlerweile 35 Jahre lang und blickt auf eine wechselvolle Laufbahn zurück. Genau die Art von Laufbahn, aus der Soul gemacht ist. Matthias Mauersberger hat Lady Ray für uns getroffen. That ain't cool. Got what you want. So klang er, der große und einzige Hit von Nicole Ray, und sollte eigentlich eine große R&B-Karriere einläuten. Erschienen 1998, stieg Make It Hot auf Platz 5 der amerikanischen Billboard-Charts ein, wurde von der erfolgreichsten Rapperin aller Zeiten, Missy Elliott, produziert. Sängerin Nicole war da gerade mal 18 Jahre alt, eine ehemalige Callcenter-Mitarbeiterin aus Virginia. Doch nach einer weltweiten Tournee und einer goldenen Schallplatte kam schnell der große Burnout. Ich war damals jung und naiv und alles passierte sehr schnell. Ich kam gerade aus der Highschool und stand plötzlich ständig auf der Bühne und gab Interviews, verdiente eine Menge Geld. Ich wollte aber auch gerne wieder mehr mit meiner Familie zusammen sein. Also zog ich wieder nach Hause, um mich neu zu sortieren und meine Gedanken zu ordnen. Can't hear what I'm saying to you. 18 Jahre nach ihrem großen Hit lebt Nicole Ray heute mit ihrer Familie in Atlanta, Georgia. Aus dem ehemaligen Jungstar ist eine erwachsene Frau geworden. Anfang der Nullerjahre gingen Ray und Missy Elliott getrennte Wege. Auch ein Plattenvertrag mit dem Label von Millionenrapper Jay-Z scheiterte. Ray hielt sich als Background-Sängerin über Wasser. Doch 2012 ergab sich eine neue Chance. Mit ihrem Duo Lady veröffentlichte sie ein erfolgreiches Soul-Album. Der Weg war frei für Queen Alone. Queen Alone really, for me, it represents strength. Der Albumtitel Queen Alone, einsame Königin, steht für Stärke. Dafür, die vielen Rückschläge in meiner Karriere zu verarbeiten und mich selbst anzunehmen. Es ist wirklich hart, als Frau und als Schwarze in der männerdominierten Musikindustrie zu bestehen. Aber wie sang schon James Brown, dies ist eine Männerwelt, aber sie wäre nichts ohne eine Frau. Like James Brown said, this is a man's world, but you can do nothing without a woman. I don't wanna be what you want me to be. I've always had my own personality. Queen Alone, das ist Retro-Soul, handgespielt, authentisch, roh. Retro-Soul wiederum ist ein Genre, das sich in den letzten Jahren vor allem beim jungen Publikum großer Beliebtheit erfreut. Vielleicht, weil die warmen Sounds und organischen Songs an Zeiten erinnern, die noch nicht so kalt und unübersichtlich waren wie unsere heutigen. Für Lady Ray ist Soul aber keine reine Nostalgieveranstaltung oder Marketingstrategie, sondern fester Bestandteil ihrer Identität. Soul nimmt mich mit in meine Jugend, in eine Zeit, als ich ein kleines Kind war und meiner Großmutter dabei zugeschaut habe, wie sie in der Kirche gesungen hat. Soul heißt für mich, ehrlich zu mir selbst zu sein, mich nicht zu verstehen. Dieser Gedanke reicht natürlich weit zurück, bis zu Billie Holiday und den Temptations. Die jungen Leute sehnen sich heute nach dieser Zeit zurück. Sie wollen etwas fühlen, das echt ist. Im Gegensatz zu den jungen, erfolgreichen Retro-Soul-Sängern der letzten Zeit blickt Nicole Ray bereits auf eine lange Karriere zurück. In 20 Years is a Long Time singt sie davon, nach fast 20 Jahren im Musikgeschäft endlich auf eigenen Füßen zu stehen. In They Won't Hang Around geht es um ihr zwiespältiges Verhältnis zur Musikindustrie. Wie die Soulstars der 60er schlägt Lady Ray aber auch sozialkritische Töne an. Guilty handelt von der Haftstrafe ihres Bruders und dem alltäglichen Rassismus in den USA. Wenn man an all die politischen Dinge denkt, die zurzeit in den USA passieren, dann kommt man nicht umhin, dieses System als rassistisch zu bezeichnen. Die Polizei, die Schwarze erschießt. Die Tatsache, dass der Großteil der Gefängnisinsassen in den USA Afroamerikaner sind. Schwarze werden hier für Kleinigkeiten ins Gefängnis gebracht. Das ist einfach unfair. Wenn dann plötzlich eins deiner Familienmitglieder in den Knast wandert, dann kommst du nicht daran vorbei, politisch zu werden. Man darf sich sicherlich die Frage stellen, ob die Welt noch ein weiteres Retro-Soul-Album gebraucht hat. Und auch Lady Ray erfindet das Genre nicht neu. Die Bläsersätze, das rumpelnde Schlagzeug, all das hat es in ähnlicher Form auch schon auf den alten Platten von Motown oder Stax Records gegeben. Aber Lady Ray bringt genug eigene Geschichte mit, um ihre Songs mit Leben zu füllen. Und sie zeigt, wie schwierig es auch heute noch ist, sich als Frau in einer männerdominierten Branche durchzusetzen. Ihre Geschichte erinnert an große Soul-Sängerinnen wie Etta James oder Aretha Franklin, die sich ja ebenfalls ihren Platz erst erkämpfen mussten. Lady Ray befindet sich also in guter Gesellschaft und ist mit Queen Alone endlich bei sich angekommen. Yes, I got it now.